Glauben, schau mir in die Augen, ich bin der Sender MC. Du bist der Hassel, bist wie ein WC. Schau mir in die Augen, ich bin das F zum T. Du bist Swag, so okay, komm zu Zack, los geh. Thrapture Style, Fresher Style, jeder findet uns wie Beckham geil. Ich bin der Sender MC, sie wird die Penner schon fliehen. Weil du spielst meinen Namen, kannst du es an den Wänden da sehen? Schau uns beide in die Augen, du siehst zwei Rapper, du kannst es nicht glauben. Ich mach die fertig, ohne dass ich mich anstreng. Komm in meine Hut, dort reden alle Straßenlängen. Glaubst du bist hart, nur weil du Hip-Hop hörst? Ich bin hart, weil ich selber mach. Ich schwör, ich bin böse, so böse wie der Sandmann. Du willst das hier auch können? Geh's mal anders an. Jedes was ein Sender MC, ich bin der Beste. Wenn du mir dumm kommst, zieh ich meine Knarre aus meiner Weste. Schau uns beide in die Augen, du siehst zwei Rapper, du kannst es nicht glauben. Schau mir in die Augen, ich bin der Sender MC. Du bist der Hassel, bist wie ein WC. Schau mir in die Augen, ich bin das F zum T. Du bist Swag, so okay, komm zu Zack, los geh. Thrapture Style, Fresher Style, jeder findet uns wie Beckham geil. Ich bin der Sender MC, sie wird die Penner schon fliehen. Weil du spielst meinen Namen, kannst du es an den Wänden da sehen? Schau uns beide in die Augen, du siehst zwei Rapper, du kannst es nicht glauben. So wie ich euch sehe, bekommt ihr von mir nicht genug. Kauft mir eine CD und spielt sie im Club. Da bin ich wie 50 Cent. In der Club. Alle fragen mich, was mach ich? In der Club. Ich sag einfach, ich bin. In der Club. In der Club. In der Club. Ja, an alle meine Leute, das ist ein Hit. Also an alle meine Leute, macht doch einfach mit. Dieser Beat, wow, ist der Wahnsinn. Das ist nicht das Ende, sondern der Beginn. Und wieder muss ich schreiben, es geht wieder um die Neider, die Lieder. Ich beneide sie mir jetzt wieder, ich muss schreiben. Du bist der geile Sound, bring dir Stimme mit am steilsten Mann. Wenn ich mit der Madonna auf der Bühne stehe, würd die Mama ausflippen. Doch ich schau der Madonna auf die Titten. Mein Leben ist so hart, Alter. Ich guck da Geschichten erzählen, du kriegst an Bord, Alter. Ich stell mir's nicht auf deine blöde Rederei. Bitte nerv mich nicht schon wieder mit dem blöden Wederscheiß. Schau. Zwei Rapper, du kannst es nicht glauben. Schau mir in die Augen, ich bin der Sender MC. Du bist der Hassel, bist wie ein WC. Schau mir in die Augen, ich bin das F zum T. Du bist Swag, so okay, komm zu Zack, los geh. Thrapture Style, Fresher Style, jeder findet uns wie Beckham geil. Ich bin der Sender MC, sie wird die Penner schon fliehen. Weil du spielst meinen Namen, kannst du es an den Wänden da sehen? Schau uns beide in die Augen, du siehst zwei Rapper, du kannst es nicht glauben. Leute wollen es haben, wie schlecht ich bin. Ich klage es erst trotzig, wie gerecht ich bin. Ich schiebe mehr, als du deine Centbeträge zählst. Ich bin Gangster, hab gestohlen und Penner, denkst du, dass da was fehlt? Schau. Schau mir in die Augen, ich bin der Sender MC. Du bist der Hassel, bist wie ein WC. Schau mir in die Augen, ich bin das F zum T. Du bist Swag, so okay, komm zu Zack, los geh. Thrapture Style, Fresher Style, jeder findet uns wie Beckham geil. Ich bin der Sender MC, sie wird die Penner schon fliehen. Wenn du spielst meinen Namen, kannst du es an den Wänden da sehen? Schau uns beide in die Augen, du siehst zwei Rapper, du kannst es nicht glauben. Schau.